Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, also was mir passiert ist, ich habe am Sonntag einem Freund eine E-Mail geschickt und da war eben ein Bild, das ich im Orwell-Jahr 1984 für meine Mutter gemalt hatte. Und da hatte ich aus Gründen, die ich mir heute nicht mehr erklären kann, eingeschrieben, die weißen Mäuse werden morgen in London eine Atombombe zünden. Das Bild handelt von weißen Mäusen, allerdings ohne Atombomben. Und jetzt habe ich mir hinterher überlegt, vielleicht hat ja dann der Geheimdienst das mitgeschnitten, weil die ja solche Filter haben, die auf eben Gefahrbegriffe anspringen und haben jetzt möglicherweise mein Kunstwerk irgendwo gespeichert. Und das geht ja nicht, weil ich habe das für meine Mutter gemalt und das hängt bei uns im Familiensitz seit jetzt fast 30 Jahren an der Wand und das geht dem Geheimnis nichts an. Und als Künstler habe ich ja meine Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte und so weiter. Also ich will nicht, dass der Geheimdienst das vielleicht mal veröffentlicht oder so und dass er das nutzt. Und speichern und so weiter ist ja auch eine zustimmungsbedürftige Handlung. Da brauchen die mal eine Einwilligung und die kriegen sie nicht. Oder sie müssen nicht fragen. Könnte man drüber reden, ja? Nehmen die auch Mäuse. Und dann habe ich die halt jetzt mal abgemahnt, auf Verdacht hin. Ich nehme mal an, dass die E-Mail halt abgefischt wurde. Sie ist über Google Mail geschickt worden. Da geht es ein paar Mal nach Amerika. Da müssen die durch die Glasfaserkabel wahrscheinlich an Großbritannien vorbei. Die fischen eh irgendwie alles ab. Man weiß es nicht so genau. Aber im Ergebnis ist es ziemlich sicher, dass in Cheltenham jetzt irgendwo eine Datei namens Weiße Mäuse liegt. Und das ist ein Kulturverbrechen. Und das muss ich also irgendwie wieder aus der Welt schaffen. Und deshalb habe ich die halt abgemahnt. Und weil das natürlich nicht geht, dass man Anwälte mit sowas Arbeit macht, habe ich natürlich auch eine Kostennote beigefügt, denn es ist ja nur recht und billig, wenn man so eine Abmahnung abtippt, dass man da auch ordentlich Geld für kriegt. So, das ist das Bild, ne? Ich kann es nur ganz kurz zeigen, es darf nämlich nicht ausgestellt werden, ja? Ah, okay. Ja. Es darf also nur in Hamburg ausgestellt werden. Das habe ich so als Künstler verfügt. Und das könnte dazu beitragen, dass wir vielleicht den Gerichtsstand in Hamburg kriegen, man weiß es nicht. Ja. Sonst gehen wir nach Berlin, da ist die britische Botschaft und dann klagen wir dort, die sind auch recht scharf. Ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Ich habe den jetzt bis Freitag 12 Uhr, High Noon, eine Frist gesetzt und dann lassen wir die Waffen sprechen, also die juristischen Waffen. Wir haben ja im Urheberrecht recht scharfe Waffen, zu diesem Auskunftsanspruch in § 101 Urheberrechtsgesetz, dass also zum Beispiel Provider Auskunft geben müssen, welche Kunden möglicherweise verdächtig sind, was gefeilscht zu haben. Und dieser Anspruch geht auch gegen Urheberrechtsverletzer und der ist auch nicht, der macht auch nicht an den Landesgrenzen Halt. Eine andere Frage ist, wie man das denn in Großbritannien durchsetzen kann. Und es gibt noch weitergehende Ansprüche. Also ich habe nicht nur Anspruch auf Auskunft und Unterlassung, sondern auch auf Vernichtung der Instrumentari Scelleris. Also die Gerätschaften, die dazu benutzt werden, um meine Werke zu vervielfältigen. Und der Plan ist also, dass wir eben die Gerichtsvollzieher losschicken mit dem schweren Vorschlaghammer, dass sie dann in Cheltenham einreiten und dann die Computer zertrümmern. Das wäre also das Fernziel. Und ich suche jetzt noch Verbündete, die VG Wort, die VG Bildkunst, die GEMA, die ja auch sehr erfahren ist in solchen Sachen, und die GÜFA, das ist die Verwertungsgesellschaft, die für Pornografie zuständig ist. Und mit denen möchte ich jetzt auf Cheltenham marschieren. Und wenn da jetzt also die ganzen Millionen deutschen Urheber kommen, dann wird das für den Geheimdienst sehr, sehr teuer werden. Und dann werden sie wahrscheinlich dann irgendwann den Schlapphut oder in dem Fall die Schlappmelone an den Nagel hängen. Das ist der Plan. Böse Zungen behaupten, dass das nur ein Versuchsballon ist, um zu gucken, ob man darüber die komplette Parteienfinanzierung der Piraten durch Abmahnung machen kann. Das weiß ich weit von mir. Ich will damit mich selber finanzieren. Ich bin Anwalt und ist auch von was Leben und Abmahnungen, habe ich festgestellt, sind durchaus eine Möglichkeit, das dann zu tun. Gut, also Abmahnungen, GEMA, VG Wort, das sind ja alles Kernthemen der Piraten. Da haben wir auch eigentlich. Ja, jetzt Verbündete. Also wir werden jetzt also alte Gräben zuschütten und eben eine Allianz gründen und vielleicht können wir Piraten dann auch beim Urheberrecht ein paar Abstriche machen. Also wenn wir erstmal zum Establishment gehören, da kann man dann schon mal irgendwie ins Gespräch kommen. Aber ich kann jetzt nicht für die Partei sprechen, ich bin nur, Sie wissen, wir Anwälte, wir sind da ein bisschen flexibel. Okay, gut, danke. Ich danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter.